Aufgabe 28. Sie hören gleich den Anruf von Herrn Sprung von der Firma Trisport. Bitte beantworten Sie seine Fragen und tragen Sie die Antworten in die Leerzeilen ein. Sie haben für die Beantwortung jeder Frage 20 Sekunden Zeit. Danach hören Sie eine Musterantwort und Herr Sprung stellt die nächste Frage. Ihre Gesprächseinleitung ist bereits vorgegeben. Guten Tag, mein Name ist Sprung von der Firma Trisport. Wir interessieren uns für Ihren Flexi-Versandservice und möchten ein paar nähere Informationen dazu erhalten. Ich freue mich über Ihr Interesse und informiere Sie gern über unser Angebot. Liefern Sie bundesweit aus oder nur in Nordrhein-Westfalen? Die Antwort könnte lauten: Unser Lieferservice ist bundesweit. Wir liefern Ihre Waren in die gesamte Bundesrepublik. Bieten Sie auch besondere Konditionen für Erstkunden an? Die Antwort könnte lauten: Ja, natürlich. Die Firma Flexi bietet einen Rabatt für Neukunden in Höhe von 5% an. Wenn wir regelmäßig größere Warenmengen versenden, können wir dann einen Mengenrabatt erhalten? Die Antwort könnte lauten: Das kommt darauf an, wie viel Ware Sie versenden möchten und wie oft der Versand erfolgen soll. Wir haben besondere Angebote bei regelmäßigem Versand. Bietet Ihre Firma auch einen Schnelllieferservice, zum Beispiel innerhalb eines Tages, an? Die Antwort könnte lauten: Flexi-Versand bietet einen besonderen Express-Lieferservice, der Ihre Waren innerhalb eines Tages ausliefert.